Father in heaven, we thank you this morning. Vater, wir danken dir heute Morgen for the sacredness of your word. Für die Heiligkeit deines Wortes. And how you said that we should live by every word that comes from your mouth. Und wie du gesagt hast, dass wir von jedem Wort leben sollen, das aus deinem Munde kommt. And that we are born of your word. Dass wir aus deinem Wort heraus geboren sind. Your word is a lamp unto our feet, a light unto our path. Und dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg, eine Leuchte für unseren Fuß. That we are sanctified by your word. Und dass wir geheiligt werden durch dein Wort. Your word is truth. Dein Wort ist die Wahrheit. And that your word should dwell richly in our hearts. Und dass dein Wort reichlich in unserem Herzen wohnen soll. We thank you this morning. Dafür danken wir dir heute that Morgen. We live in a land where we can study your word. Dass wir in einem Land leben, wo wir das Wort studieren können. Openly. Und zwar öffentlich. So we thank you this morning for this privilege. Also danken wir dir heute Morgen für dieses Vorrecht. And ask you to bless these words to our hearts. Und bitten dich, dass du diese Worte für unsere Herzen zum Segen werden lässt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we are in Nehemiah chapter 4. Wir befinden uns in Nehemiah Kapitel 4. For those who might be visiting this morning, für diejenigen, die heute vielleicht auf Besuch sind, Nehemiah is going back to rebuild the walls of Jerusalem. Nehemiah ist zurückgekehrt, um die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. After they were destroyed in the Babylonian captivity. Nachdem sie zerstört worden waren während der Gefangenschaft der Babylonier. And this is one of the great events of the Old Testament. Das ist eines der Großereignisse im Alten Testament. But it is not without resistance. Aber da gibt's auch Widerstand. And we've been saying that the rebuilding of the walls is the testimony of God. Und wir haben gesagt, dass das Wiederaufbauen der Mauern das Zeugnis Gottes ist. It's not walls of isolation, sind keine Mauern der Isolation, but walls of identification, sondern Mauern der Identifikation. And here we are in Nehemiah 4. Und da sind wir im vierten Kapitel and, in Nehemiah. The people that were living in the area, die Leute, die in diesem Gebiet lebten, began to mock the Jews, haben begonnen, die Juden zu verspotten, and they despised them, und haben sie verachtet, and were demoralizing the workers. Und sie haben die Arbeiter demoralisiert. In verse 7 in the English Bible, im Vers 7 im Englischen, I don't know what it is in im Deutschen ist es 2 wahrscheinlich, ja, oder 1. And it says that when the breaches in the walls began to fill, da heißt es, als sich die Lücken zu schließen begannen in der Mauer. That Sanballat and Tobiah and the Arabs became very, very angry. Da heißt es, dass Tobia und Sanballat und die anderen sehr, sehr zornig wurden. And they planned to cause a disturbance within the walls of Jerusalem. Und sie planten dann, einen Aufruhr zu veranstalten innerhalb der Mauern Jerusalems. And we likened it unto the church. Und wir haben das auf die Gemeinde übertragen. That there are breaches between Christians, dass es da Lücken oder Breschen gibt zwischen Christen, between churches, und zwischen Gemeinden. And the Lord prayed in John 17 that we would be one. Und der Herr hat in Johannes 17 gebetet, dass wir eins sein mögen. As the Father and the Son are one. So wie der Vater und der Sohn eins sind. And the devil loves when the church is divided. Und der Teufel liebt das, wenn sich die Gemeinden spalten. His strategy is to divide a church in half. Seine Strategie ist es, Gemeinden zu spalten. To separate brothers and sisters from each other. Brüder und Schwestern voneinander zu trennen. To separate churches from each other. Und auch Gemeinden untereinander zu trennen. And if he can keep us divided, und wenn er das schafft, uns da getrennt zu then halten, he can neutralize the prayer of our Lord in John 17. Dann kann er dieses Gebet unseres Herrn in Johannes 17 neutralisieren. And so here in Nehemiah they had planned to attack the city. Und hier in Nehemiah lesen wir, dass sie geplant hatten, die Stadt anzugreifen. To cause a disturbance, um eben eine Bedrängnis zu schaffen. So that the workers would be demoralized and stop working. So dass die Arbeiter dann demoralisiert worden wären und aufhörten zu arbeiten. And that speaks of us. Und das ist ein Bild von as uns. Servants of God, als Diener Gottes. That the devil would come in and rob our joy, dass der Teufel da hineinkommt und uns die Freude wegnimmt. So that we would no longer serve one another in love. So dass wir uns nicht länger weiter in Liebe dienen. As Paul wrote in Galatians chapter 5. So wie es Paulus in Galater 5 ausdrückt. And now we pick it up in verse 9. Und nun fangen wir da fort im Vers 9. But we pray to our God because of them. And because of them we set up a guard against them day and night. So im Deutschen ist es Vers 3, Kapitel 4. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht. zum Schutz vor ihnen. Thus in Judah it was said, the strength of the burden bearers is failing. Und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastträger schwindet. Why does our strength fail? Warum schwindet uns die Kraft? Because somebody is robbing our joy. Weil uns jemand die Freude raubt. Somebody is demoralizing us. Weil uns jemand demoralisiert. Something from the atmosphere. Jemand aus der Atmosphäre. Voices, projections. Stimmen, Projektionen. Subjective fears. So subjektive Angstgefühle. Something comes in the midst. Da kommt etwas in unsere Mitte. It's undefinable. Und es ist nicht genau definierbar. But it's present. Aber es ist gegenwärtig. And the strength of the servants begins to die. Und die Kraft des Dieners verlässt ihn. Yet there is much rubbish. Aber es gibt noch so viel Schutt. And we ourselves are unable to rebuild the wall. Wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. We ourselves are unable to establish the testimony. Wir selbst schaffen es nicht weiter, das Zeugnis aufzurichten. That they will know you are my disciples because you love one another. Nämlich, dass sie erkennen werden, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. And we are demoralized from loving one another without conditions. Und wir werden dadurch demoralisiert, uns gegenseitig bedingungslos zu lieben. We don't have the energy. Wir haben die Energie nicht mehr. To spend a few minutes with somebody. Mit jemandem ein paar Minuten Zeit zu verbringen. Service ends and we're gone. Der Gottesdienst ist vorbei und wir sind weg. There's no energy from the Holy Spirit. Da gibt's keine Energie vom Heiligen Geist. To look for someone. Nach jemand Ausschau zu halten. To invest in someone. Und in jemand zu investieren. Now look at verse 11. Schaut euch den Vers 11 an. And our enemies said. Vers 5 im Deutschen. Unsere Bedränger aber sagten, they will not know or see until we come among them. Sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind. Kill them and put a stop to the work. Und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Could this apply to us? Lässt sich das auf uns anwenden? Do we have an enemy? Haben wir einen Feind? Who would like to come among us? Der gerne in unsere Mitte eindringen möchte? And kill our fellowship with God? Und unsere Gemeinschaft mit Gott töten möchte? And put a stop to the work of his testimony? Und das Werk seines Zeugnisses zum Stillstand bringen möchte? So that we would not love each other? So dass wir gegenseitig uns nicht mehr lieben? Expressed by serving one another? Nämlich durch den Ausdruck des gegenseitigen Dienens. But that the devil would come in our midst and put an end to this. Eben, dass der Teufel da in unsere Mitte kommt und dem ein Ende setzt. That he sees us as a testimony. Dass er uns sieht als Zeugnis. And he's concerned. Und dass ihm das betrifft. What is happening at Lebgasse? Was passiert da in der Lebgasse? I want to know from you, demons, what is happening there? Ich möchte das von euch jetzt wissen, ihr Dämonen. Was geschieht dort? Well, you want us to tell you, Satan? Weißt du, möchtest, dass wir dir das sagen, Satan? They love his word. Sie lieben sein Wort. They serve one another. Und sie dienen einander. They lay their lives down. Sie legen ihr Leben nieder. They give generously for the work. Und sie geben ganz großzügig für they das Werk. Call each other. Sie rufen sich gegenseitig they an. Even have been meeting in small groups for the last 2 years. Und die letzten 2 Jahre treffen sie sich in Kleingruppen. Small groups. Kleine Gruppen. Not small groups. Was? Keine Kleingruppen. Yes, even yes. Small groups now. Ja, sogar Kleingruppen jetzt. They're meeting 8 people together. Die treffen sich 8 Leute zusammen. I think it's once a month they meet. Ich glaube einmal im Monat treffen sie sich. They play with each other. Sie beten miteinander. Talk to each other. Sie sprechen miteinander. Invest in each other. Sie investieren they gegenseitig. They even make dinner. Sie haben sogar gemeinsames Abendessen. And they're even staying late at night sometimes. Und manchmal bleiben sie sogar lange dort am Abend. And now I hear that the teenagers even want to do this now. Und jetzt höre ich davon, dass sogar die Teenager das tun wollen. This is a problem. Das ist ein Problem. This can be contagious. Das kann ansteckend sein. What if the church down the street hears about this? Was ist, wenn die Gemeinde auf der Straße da unten davon hört? What if they start talking to each other? Wenn die auch miteinander sprechen. And sharing these ideas with each other. Und sich austauschen in diesen Ideen. What if the pastors start praying together? Und was ist, wenn die Pastoren dann anfangen miteinander zu beten? Satan, they already do. Satan, sie tun das bereits. What are we going to do? Was machen wir da? These feeble people think that they can restore the testimony of Jesus Christ in this city? Diese armseligen Menschen glauben, dass sie das Zeugnis Gottes in dieser Stadt wieder aufrichten können. We have destroyed it for hundreds of years. Wir haben das jetzt jahrhundertelang zerstört gehalten. And they think they can just restore it in a day? Und die glauben, die können das wieder aufrichten in einem Tag? Satan is alive. Satan lebt. And he's real. Und er ist wahrhaftig. And And we are facing a kingdom of darkness. Und wir stehen einem Königreich der Finsternis gegenüber. That crucified our Lord. Welches unseren Herrn gekreuzigt hat. Now look at verse 12. Schau dich den Vers 12 an. And it came about when the Jews who lived near them came and told us 10 times. Vers 6. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, they will come up against us from every place where you may turn. Von allen Orten, wohin ihr euch auch wenden mögt, sind sie gegen uns. Now watch this. Beachtet das nun. Then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter den hinter der Mauern. See, in our church we have low places. Also in unserer Gemeinde haben wir solche Stellen, so niedrige Stellen. Places that are underdeveloped. Plätze, die noch nicht entwickelt sind. Things that we are still working on. Dinge, an denen wir noch arbeiten. And we put men and women of God in these places. Und wir stellen Leute Gottes in, an diese Orte. The devil likes to point at them. Und der Teufel mag es, auf sie zu zeigen. Look what they don't do this in the church well. Schau mal, die machen das nicht richtig in der Gemeinde. We don't do a lot of things well yet. Aber wir tun schon vieles richtig. But we're growing. Aber wir wachsen. And we're putting people in the low places. Und wir stellen Leute an diese niedrigen Stellen. To build up the low places. Um diese niedrigen Plätze zu erheben, aufzubauen. We've working on the worship. Wir haben am Anbetungsteam gearbeitet. We've had worship meetings. Wir hatten Treffen vom Anbetungsteam. Much discussion. Viel Diskussion. What can we do to better serve the church? Was können wir tun, um der Gemeinde besser zu dienen? Something we can take out, something we can put in? Gibt's etwas, was wir da weg tun müssen oder hineintun müssen? So that it will sound better? So dass das besser klingt? We are working on the low places. Wir arbeiten an diesen niedrigen Orten. And it's amazing when we as a church we think as servants. Und es ist schon erstaunlich, wenn wir als Gemeinde als Diener denken. And we see the low spots. Und wir sehen diese niedrigen Stellen. And maybe we're called to that place. Und vielleicht sind wir an solch einen Ort berufen. Maybe there's a group of people who are not connecting. Vielleicht gibt's so eine Gruppe von Leuten, die nicht miteinander verbunden sind. Wow, this group, this nationality is not connecting. Und du denkst dir nun, diese Nationalität, diese Gruppe, die ist nicht da eingebunden. I'm gonna pray. Ich werde beten, that God would put me in that low spot and raise up the testimony. Dass Gott mich an diesen niedrigen Ort hinstellt und dass ich dann dieses Zeugnis erbauen kann. Let's read on. Lesen wir weiter. I stationed them in the lower parts of the space behind the wall. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer. The exposed places. An den offenen Stellen. And I stationed the people in families. Da stellte ich das Volk auf nach Sippengeordnet. With their swords, spears and bows. Mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. When I saw their fear, und als ich ihre Furcht sah, I rose and spoke to the nobles, the officials and the rest of the people. Da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes. Do not be afraid of them. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Remember the Lord who is great and awesome. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. And fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives and your houses. Und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. I want you to turn to Romans chapter 16. Und ich möchte, dass ihr zum Römer 16 mit mir betet. And I want you to see how these two chapters go very well together. Und ihr werdet sehen, dass diese zwei Kapitel sich ganz gut miteinander in Einklang bringen lassen. What is Nehemiah telling the people? Was sagt Nehemiah dem Volk? Our greatest defense against the enemy. Unsere beste Verteidigung gegen den Feind is to think like a family. Ist es, wie eine Familie zu denken. He put them in families. Er stellt sie familiengemäß zusammen. He didn't say all the men, women and children, you go to the center and meet in the hall and go down into the cellar and hide. Also er hat nicht gesagt, ihr Männer, Frauen und Kinder, ihr trefft euch alle da zusammen, geht dort ins Zentrum, in den Keller hinunter und versteckt euch dort. We'll put the men on the walls. Und die Männer an die Mauern. Now he says, we'll put families. Nein, er hat gesagt, die Familien werden wir zusammenstellen. Think like a family. Denkt wie eine Familie. You know, we can organize ourselves like a corporation. Wir können uns organisieren wie eine Art with a firma. Wie eine Firma, ja. With checks and balances. Also mit Kontrollmechanismen vielleicht, ja. Yeah, with budgets. Mit Budget. With every kind of program that can help people. Also alle möglichen Art von Programmen, die Leuten helfen können. So we have vision. So dass wir eine Vision and, haben. And there's no confusion or frustration. Dass es keine Verwirrung gibt, keine Frustration. But we need to think like a family. Aber wir müssen wie eine Familie denken. Now, there's two reasons I want to bring out why we should think as a family. Nun, es gibt zwei Gründe dafür, warum ich das jetzt hervorstreichen möchte, dass wir wie eine Familie denken and sollen. Look at Romans chapter 16. Schaut mal nach Römer 16 jetzt. Starting with verse 1. Fangen wir beim Vers 1 an. I commend, Paul is writing to the Romans and he's mentioning all his friends here. Paulus schreibt an die Römer, er erwähnt hier alle seine Freunde. But more than that, aber mehr noch, he's mentioning his family. Er erwähnt seine Familie. I commend to you our sister Phoebe. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea. Die eine Dienerin der Gemeinde in Cenchrea ist. I commend to you our sister, I don't know how to say her name, Phoebe or Phoebe. Also ich empfehle euch nun unsere Schwester Phoebe, who is a servant. Die eine Dienerin ist. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? He calls her a servant. Er nennt sie eine Dienerin. Verse 2. But he also calls her his sister. Im Vers 2 nun, er nennt sie aber auch seine Schwester. The first reason we think as a family is because we really are a family. Der erste Grund, warum wir uns als Familie sehen sollten, ist, wir sind wirklich eine Familie. We don't see it yet. Wir sehen es noch nicht. But when we get to heaven, we will realize that we are an eternal family. Aber wenn wir in den Himmel gelangen werden, werden wir sehen, dass wir eine ewige Familie sind. We were born of God. Wir sind aus Gott geboren. The Holy Spirit lives within us. Der Heilige Geist lebt in uns. We are regenerated. Und wir sind da regeneriert worden. In 1. John chapter 3, verse 1. 1. Johannes 3, Vers 1. Behold, what manner of love the Father has given unto us. Seht, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. That we should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes genannt werden. And in Galatians chapter 4, we actually cry out, Abba, Father. Und in Galater 4 rufen wir aus, Abba Vater. So the Lord taught us to pray, our Father. Und der Herr hat uns gelehrt zu beten, Vater unser. We really are a family. Wir sind wirklich eine Familie. And when Paul wrote to the Ephesians, und als Paulus den Ephesern schrieb, in verse 15, Vers 15, he said, I bow my knees to the Father. Da hat er gesagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Of our Lord Jesus Christ. Vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. By which the whole family, durch welchen die ganze Familie, both in heaven and on earth, is named. Und zwar sowohl im Himmel als auch auf Erde genannt wird. Do you realize the size of the family that we live in? Ist euch überhaupt bewusst, in welcher großen Familie wir leben? Real brothers and sisters. Wahrhaftige Brüder und Schwestern. Spirit is thicker than blood, you know. Geist ist dicker als Blut. We are real brothers and sisters. Wir sind wirkliche Brüder und Schwestern. We don't just call each other brother and sister to sound spiritual. Wir nennen uns nicht bloß Brüder und Schwestern, um einfach geistlich zu klingen. We are brothers and sisters. Wir sind Brüder und Schwestern. Even in Adam we are brother and sisters. Sogar in Adam sind wir Brüder und Schwestern. You know that all of us came from Noah? Wisst ihr, dass wir alle von Noah abstammen? When we speak of Noah, we're speaking of our great great great great great great grandfather. Und wenn wir von Noah sprechen, dann sprechen wir von unserem Urgroßvater. You know, when we see Noah one day, we're going to look a little bit like him. Und wisst ihr, wenn wir dem Noah eines Tages begegnen werden, wir werden ihm ein wenig ähnlich sehen. And he's going to say, "Hi, my child." Und er wird zu uns sagen, "Hallo, mein Kind." And we're going to be struck. We're going to be surprised at this reality. Und wir werden ob dieser Realität erstaunt sein. But we are a family. Aber wir sind eine Familie. And we should think as a family. Und wir sollten als Familie denken. Because we really are a family. Weil wir auch wirklich eine Familie sind. And we are a church family. Und wir sind eine Familie in der Gemeinde. Revelation chapter 2 and 3, there are 7 churches. In Offenbarung 2 und 3 lesen wir von 7 Gemeinden. And they each had their own identity. Und jede einzelne hatte seine eigene Identität. And we are a church family here at Lebgasse. Und wir sind hier eine Gemeindefamilie in der Lebgasse. God calls people to us. Gott beruft Menschen zu uns. God calls people to other churches. Und Gott beruft Menschen zu anderen Gemeinden. We had a woman who wrote me about 3 months ago. Vor circa 3 Monaten hat mir eine Frau geschrieben. Really beautiful letter. Einen ganz wunderbaren Brief. She said, "Dear Pastor Rob, sie gesagt, lieber Pastor Rob, I won't be coming anymore. Ich werde nicht mehr zu euch kommen." She said, "Because I love this church." Something like this. She says, "This I love this church so much." Sie hat so ähnlich geschrieben wie, ich liebe diese Gemeinde so sehr. And I'm being drawn so deeply into it. Und ich bin dadurch so tief hineingezogen worden. But I belong to another church. Aber ich gehöre zu einer anderen Gemeinde. Another, you might say, church family. Man könnte auch sagen, zu einer anderen Gemeindefamilie. And that's wonderful. Und das ist wunderbar. Someone just told me that, someone from my wife just said to me last night, also jemand hat mir gestern Abend das gesagt. She got an email from someone. Sie hat eine E-Mail bekommen von jemandem. She said, "Oh look," she said, "you know, this person now goes to the Lutheran church." Und sie gesagt, schau mal, dieser Mensch geht jetzt in die Luthergemeinde. I said, "Praise the Lord." Und ich habe gesagt, preist den Herrn. We are one big family. Wir sind eine große Familie. God decides where He wants people. Und Gott entscheidet, wo er die Menschen haben möchte. And I said to my wife, "It's beautiful because she'll bring a good report to them about our church." Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist schön, weil sie wird einen guten Bericht über unsere Gemeinde ablegen in dieser Gemeinde. This will cause unity in the city. Und das wird die Einheit fördern in der Stadt. Is it too difficult to think that God might bring someone to our church for a year? Ist das so schwer zu verstehen, dass Gott jemanden vielleicht für ein Jahr in unsere Gemeinde bringt? Them somewhere else maybe? Und dann jemanden woanders hin weiterhin führt? So that they may say, "Oh, I was in the church at Lebgasse for a year and they're wonderful." So dass dieser Mensch dann sagt, na, ich war in der Lebgasse ein Jahr lang und das war wunderbar dort. To bring unity in the church family of Vienna? Um Einheit in der Gemeindefamilie in Wien zu schaffen. I want you to skip down to verse, let's just read verse 2 about Phoebe a little bit. Lesen wir noch in Vers 2 weiter. "That you receive her in the Lord in a manner worthy of the saints." Damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig. "That you help her in whatever manner she may have need of you." Und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Now watch this. Und beachtet das. Because there's many people like this in this room. Es gibt viele Leute, die so sind wie diese hier. "For she herself has also been a helper of many." Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen. "And of myself as well." Auch mir selbst. That's amazing, huh? Ist das nicht erstaunlich? "My sister in the Lord." Meine Schwester im Herrn. Now look at verse 16. Schaut euch den Vers 16 an. "Greet one another with a holy kiss." Grüßt einander mit heiligem Kuss. That's family. Das ist Familie. "All the churches of Christ greet you." Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. "All the other church families greet you in Rome." All die anderen Gemeindefamilien grüßen euch in Rom. "We are a big family together." Wir sind eine große Familie. "And yet you are a church family." Und dennoch, ihr seid eine Gemeindefamilie. Now look at verse 17. Schaut euch den Vers 17 and an. "And see how this ties into Nehemiah 4 with warfare." Und schaut einmal, wie das da hineinwirkt in Nehemiah 4 in Bezug auf die Kriegsführung. After he talks about his family, nachdem er von seiner Familie spricht, he warns in verse 17. Warnt er sie in Vers 17. "I urge you, brethren." Ich ermahne euch aber, Brüder. Speaking to the church. Hier ist die Rede von der Gemeinde. This is not something the leadership does. Es ist nicht etwas, das die Leiterschaft tut. It is something the church should do. Sondern etwas, was die Gemeinde tun sollte. Of course, the leadership is part of the church. Aber natürlich ist die Leiterschaft auch ein Teil der Gemeinde. "Keep your eye on those who cause divisions." Dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Dissensions, right? Ärgernisse. "Keep your eye on them who cause dissension." So dass ihr Acht habt auf die, die Parteiungen und Ärgernisse anrichten. That's people who want to come in and separate us from each other. Das sind Leute, die da hereinkommen und uns von uns gegenseitig untereinander trennen wollen. Are there really people who would do this? Gibt es wirklich solche Leute, die das tun wollen? Sadly to say, or sad to say, es ist traurig, dass man das sagen muss. There are people who would do this. Aber es gibt solche Leute, die das tun. Those who would cause division and hindrances. Die Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Sanballat was planning to cause a hindrance in Jerusalem. Sanballat plante, solch ein Hindernis aufzurichten in Jerusalem. Satan plans to bring a hindrance in every church. Und Satan plant, solche Ärgernisse in jede Gemeinde hineinzubringen. Not just ours, every single church. Nicht bloß in unsere, sondern in jede Gemeinde. He will focus to divide. Er konzentriert sich darauf, zu spalten. And he will use people. Und er verwendet dabei Menschen. He will use all of us in our ignorance. Und er wird uns alle in unserer Unwissenheit verwenden. If we don't learn to guard our tongue. Wenn wir zum Beispiel nicht es lernen, unsere Zunge zu behüten. But he will also use people in their arrogance. Aber er wird auch Leute in ihrer Arroganz verwenden. And he will send a few people. Und er wird ein paar Leute schicken. Into a church, in eine Gemeinde hineinsenden, to look for people on the outskirts, um Leute auszukundschaften, die am Rand stehen, people who are not connected, Leute, die nicht untereinander verbunden sind, or maybe someone who is, oder vielleicht jemand, der es ist, if they can turn them, then he can cause division. Und wenn er die dann abwenden kann, dann kann er diese Spaltung bringen. In 1 Corinthians 3:17, 1. Korinther 3, 17, Paul wrote a serious warning to the church in Corinth. Da schreibt Paulus eine ganz ernste Warnung an die Korinther. If anyone destroys the temple of God, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, and that's the local church in that chapter, und das ist in diesem Kapitel die lokale Gemeinde, that's the church family, das ist die Gemeindefamilie. If anyone destroys the church family, wenn irgendjemand die Gemeindefamilie zerstört, watch this, it says God will destroy them. Und beachtet das nun, dann heißt es, den wird Gott zerstören. Because God is holy and you are holy. Weil Gott heilig ist und weil ihr heilig we seid. Are his family. Wir sind seine Familie. And as we think as a family, und wenn wir als Familie denken, we do it because we really are a family. Dann machen wir das, weil wir wirklich eine Familie sind. And if we think as a family, we have a far better chance of acting like a family. Und wenn wir als Familie denken, haben wir auch viel größere Chancen, dann als Familie zu handeln. And as a family, families basically love one another, don't they? Und in der Familie liebt man sich im Grunde genommen, nicht wahr? Some of us have had bad experiences with our families. Manche von uns haben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren Familien. Families protect one another. In der Familie beschützt man sich gegenseitig. Now my older brother, he beat me up a lot. Also mein älterer Bruder, der hat mich oft geschlagen. And that was in the family, you know. Das war in der Familie. But you know, only my older brother beats me up. You don't beat me up. Also nur mein älterer Bruder, der hat mich geschlagen. If you're outside the family, you don't beat up the brother. Aber jemand anderem nicht, aber. Because he loves me. My brother loves me. Also mein Bruder liebt mich. So only he can beat me up. Also nur er kann mich schlagen. I remember when I first came to high school in my hometown. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal ins Gymnasium ging in meiner Heimatstadt. I had first gone first year to a Catholic high school. Im ersten Jahr war ich an einem katholischen Gymnasium. And that was so streng, so I just couldn't take it after a year. It was like, oh, also das war God. So streng dort, ich habe das nicht ausgehalten nach einem I Jahr. I went back to the public high school. Bin wieder zurück an die öffentliche Schule. So I'm second year in the public high school. Also ich bin im zweiten Jahr gewesen in der öffentlichen Schule. I'm what they call a sophomore. Und das nennt man sophomore. The first year is a freshman. Also im ersten Jahr heißt das freshman. So I'm walking down the walkway to class. Also ich gehe da am Gang zur Klasse. And this big tough guy, two years older than me. Da kommt so ein Riesenbursch mir entgegen, so circa 2 Jahre älter als ich. And about 40 pounds of muscle bigger than me. Und circa 40 pounds schwerer in seiner Muskelmasse. Says to me, freshman. Er sagt zu mir, freshman. On your face. Auf den Boden, auf dein Gesicht. I said, I'm not a freshman, I'm a sophomore. Also ich habe gesagt, ich bin kein Freshman, ich bin Sophomore. He says, you're a freshman. I've never seen your face here on your face. Er hat zu mir gesagt, du bist ein Freshman. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Also hinunter auf den Boden mit dir. On your face. I'm thinking, oh, this is embarrassing now. Und ich habe mir gedacht, na, das ist jetzt schlimm. I'm just thinking, how am I going to get out of this? I'm not going to get out of this, you know. Ich habe mir gedacht, wie komme ich da jetzt raus aus dem? Wie schaffe ich das? I'm on my face, on the ground. Ich werde mich nicht am Boden legen da. And I'm standing there. Und ich stehe da. And this guy is like super tough, you know. Und der ist einfach riesig groß und. He plays defensive. He's defensive captain for the football team. Ja, war der Verteidigungsleiter im Footballteam. And I'm kind of trembling in his presence, you know. Und ich habe so ein wenig gezittert da in seiner Gegenwart. Then all of a sudden, amazing thing happened. Und plötzlich geschieht da was Erstaunliches. This big black guy comes walking up. Da kommt so ein großer schwarzer Kerl daher. His name was Bubba. Sein Name war Bubba. Bubba Sims. Bubba Sims. And Bubba, if you're listening, God bless you. Thank you. Und Bubba, falls du zuhörst, Gott segne dich. Bubba is a big guy. Und so ein Riesenlackel. And he walks up. Der kommt daher. He says, "What's going on here?" Was ist los da? And he says, "I told him to get on his face." Und der sagt, na, ich habe ihm gesagt, er soll sich da auf den Boden schmeißen. He says, "You know who this kid is?" Und er sagt, weißt du, wer der Junge ist? And I thought, yeah, you know who I am? Und ich habe mir gedacht, ja, weißt du eigentlich, wer ich bin? He says, "No, I don't know who this kid is." Nein, ich weiß nicht, wer das ist. He says, "You don't know who this kid is?" Was, du weißt nicht, wer das ist? I'm thinking, "Who am I?" You know. Ich habe mir gedacht, wer bin ich? Who am I? Wer bin ich? And he said, "This is Mark Prokop's brother." Das ist der Bruder von Mark Prokop. And the guy said, "You Mark Prokop's brother?" Du bist der Bruder von Mark Prokop? I said, "Yeah, I'm Mark Prokop's brother." Er sagt, ja, ich bin der Bruder von he Mark says, Prokop. "Get out of here." Er sagt, verschwinde von da. You know, it's a family. Das ist eine you Familie. Don't touch the family. Du greifst die Familie nicht an. And no matter what's happening in the family, und ganz gleich, was in der Familie geschieht, families stay together, or they should stay together. Die Familien halten zusammen und sie sollten zusammenhalten. You know, in our generation, the family is falling apart. In unserer Generation, da, ja, die Familien, sie zerfallen. More than any, I think any time in history, the family is falling apart. Ich glaube mehr als jemals zu einem Zeitpunkt in der Geschichte. People are getting jobs everywhere, traveling. Die Leute haben die Arbeit überall irgendwo und sie fahren, sie reisen. You see that Americans under 35, couples under 35. Ehepaare unter 35 Jahren in Amerika. They move. One third of them move every year. Ein Drittel zieht jedes Jahr um. And this destroys the family. Und das zerstört die Familie. Father's not home, mother's not home, kids are not home. Vater ist nicht zu Hause, die Mutter ist nicht zu Hause, die Kinder sind nicht zu Hause. Dann Fernsehen und Computer. Everybody's separated. Jedes getrennt. But nevertheless, we need to think as a family should be. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten als Familie denken, so wie sie sein sollte. One thing we should do is we should purpose to serve each other. Und eines sollten wir tun. Wir sollten absichtlich jedem dienen. In love. In Liebe. You know, like a 7-year-old would change his brother's diaper. Ich meine, dass ein 7-Jähriger zum Beispiel die Windeln seines Bruders wechselt. Until he becomes a teenager, then he starts smacking him in the head. Bis er dann ein Teenager wird, dann schlägt ihn vielleicht einer am Kopf. And the mother says, "Isn't it interesting? 5 years ago, you were changing his diaper." Und die Mutter sagt, na, ist das nicht interessant? Vor 5 Jahren hast du ihm noch die Windel gewechselt. Nah, never did it. No, nein, nah, nein, never, das habe ich nie gemacht. You kissed him. Du hast ihn geküsst. You used to reach into the crib and kiss him. Du hast ihn eingereicht in sein Bettchen und hast never ihn geküsst. Did it. No, not me. I never did that. Das habe ich nie gemacht. I never kissed him. I never changed his diaper. No ich way. Ich habe ihn niemals geküsst. Ich habe auch niemals seine Windeln gewechselt. What's happening there? Was geschieht da? Like ego or pressure from outside? Ist das das Ego? Ist das der Druck von draußen? You know, it's amazing to watch families really function as a family. Es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, wie Familien wirklich als Familie funktionieren. Where brothers are serving one another. Wo die Brüder einander dienen. Older brothers are teaching younger brothers how to play soccer. Und ältere Brüder zeigen den kleineren, wie sie Fußball spielen sollen. Not mocking them. Und sie nicht aussprechen. But helping them. Sondern sie helfen ihnen. Serving them. Sie dienen ihnen. Helping them with their homework. Sie helfen ihnen bei den Hausaufgaben. And number two, protecting them. Und Punkt zwei, sie beschützen sie. Family should protect family. Die Familie sollte sich als Familie beschützen. And in this verse is a very serious warning. Und in diesem Vers finden wir eine ganz ernste Warnung. Because there are people who will come. weil es gibt Leute, die werden kommen, to destroy the church family. Um die Gemeindefamilie zu zerstören. And some people will even come in their arrogance. Und manche Leute werden sogar in ihrer Arroganz kommen. And secretly meet with people. Und werden sich heimlich mit anderen Leuten and treffen. And speak bad about the church. Und dann schlecht über die Gemeinde sprechen. And about the leadership. Und auch über die Leiterschaft. It has happened and it will happen again. Das ist geschehen und es wird auch wiederum geschehen. Then there are brothers and sisters who are not thinking like a family. Und dann gibt es Brüder und Schwestern, die denken nicht als Familie. And the devil uses them. Und der Teufel verwendet sie. And they carelessly speak words they shouldn't speak. Sie sprechen dann Worte aus achtlos, die sie nicht sprechen sollten. But let's just read this and we'll close. Aber lasst uns das noch lesen, dann wollen wir abschließen. Verse 17 again. Vers 17 nochmals. Now I urge you, brethren. Ich ermahne euch aber, Brüder. I urge you, church family. Ich ermahne euch nun, Gemeindefamilie. Keep your eye on those who cause dissensions. Dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre Ärgernisse anrichten. Don't be a police officer. Man seid kein Polizist. But be a brother. Aber seid ein Bruder. Who watches out for his brothers and sisters? Der auf seine Brüder und Schwestern Acht hat. Who cause dissensions and hindrances? Die Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Contrary to the teaching you have learned. Entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. And turn away from them. Und wendet euch von ihnen ab. Watch this, verse 18. For such men are slaves. Beachtet nun den Vers 18. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus. Yeah, they are slaves not of the Lord Jesus Christ. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus. But they are slaves of their own appetites. Sondern ihrem eigenen Bauch. They are slaves of the appetite of power. Sie lüsten nach der Macht. Of authority, nach Autorität, of being somebody important, jemand zu sein, jemand wichtiger, being someone who can influence, jemand zu sein, der Einfluss hat. There are people who are driven, da gibt's Leute, die sind getrieben, selfishly driven, und zwar selbstsüchtig getrieben, because of a deep, deep insecurity in their own makeup, aufgrund einer ganz großen Unsicherheit in sich selbst drin, who want to cause an effect. Die etwas bewirken wollen, verursachen wollen. Who somehow feel so powerful, die sich irgendwie so mächtig fühlen, when they can divide, wenn sie Spaltungen bringen when they können, can bring something down, wenn sie etwas niedermachen können. They've never invested in people, die haben niemals in Menschen investiert. They don't care about people, und die sorgen sich auch nicht um Menschen. But suddenly they do. Aber plötzlich machen sie es. All of a sudden. Plötzlich. And look what it says they do. Und schaut mal, was es heißt hier, was sie tun. By their smooth and flattering speech, durch süße Worte und schöne Reden, they deceive the hearts of the unsuspecting. Verführen sie die Herzen der Arglosen. Do they really care about people? Sorgen sich die wirklich um Menschen? Or is it all about them feeling good about themselves? Oder haben sie nur dieses Gefühl, dass sie sich selbst gut fühlen? You know, it's interesting if you're a nobody. Es ist schon interessant, wenn du ein Niemand bist. And you can speak bad about a somebody. Und du kannst über jemanden schlecht sprechen, der you etwas might ist. Even get a name for yourself. Dann bekommst du vielleicht sogar einen Namen. You know, James Dobson is an amazing guy. James Dobson ist ein erstaunlicher Focus Mann. On the family, Billy Graham. Auf die Familie konzentriert oder all Billy Graham. These men of God, Chuck Smith, Chuck Swindoll. Chuck Smith oder Chuck Swindoll, alle diese Männer. Jerry Falwell. Oder Jerry Falwell. But if you being a nobody can write a book against them. Aber wenn du als niemand ein Buch schreiben kannst gegen diese Menschen. You can make a name for yourself. Kannst du dir selbst einen Namen schaffen. Out of nothing. Aus dem Nichts heraus. A name that means nothing. Ein Name, der nichts bedeutet. Now watch, they through smooth and flattering speech. Also beachtet das, durch süße Worte und schöne Reden. They deceive the hearts of the unsuspecting. Da verführen sie die Herzen der Arglosen. But brothers and sisters know. Aber Brüder und Schwestern and wissen. We don't play police officer, but we are a family. Und wir spielen ja nicht Polizei, aber wir sind eine Familie. You know, and I love it when some of the brothers come up to me and say, you know what? Und ich mag das schon, wenn jemand zu mir kommt von den Brüdern und Schwestern und sagt, weißt du was? I have my eye on that guy. Ich habe ein wenig Acht auf diesen Jungen dort. I'm not judging him, but I have my eye on him. Also ich verurteile ihn nicht, aber ich passe auf ihn auf. I think he's a womanizer. I have a bad feeling about that guy. Ich glaube, der steigt den Frauen nach. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. And this is not a subject. This is a brother in the Lord not judging somebody. Und das ist ein Bruder im Herrn, der nicht jemanden richtet. But concerned and just keeping an eye. Sondern der einfach betroffen ist von der Sache und da ein Auge drauf hält. Just to make sure. Einfach um sicher zu gehen. The family is protected. Die Familie wird beschützt. You know how my mother used to always tell me, don't ever get in someone's car. Don't ever get in someone's car. Meine Mutter hat mir immer gesagt, steig niemals in das Auto von jemand anderem ein. Niemals. If they say, hey little kid, you want some candy? My mother said, run and scream. Und meine Mutter hat gesagt, wenn dir jemand einen Zuckerl anbietet und sagt hallo, dann lauf davon und schrei. And look at verse 19 and we'll close. Schauen wir uns den Vers 19 an. For the report of your obedience has reached to all. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Therefore I am rejoicing over you. Daher freue ich mich euretwegen. Watch this and we'll close. Und beachtet das, dann But schließen wir. I want you to be wise in what is good. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten. And innocent in what is evil. Doch einfältig zum Bösen. It can also mean not harmed by evil. Das heißt nicht vom Bösen verletzt werden. It's the word harmless. Also das könnte es auch heißen. And watch the last sentence. Und beachtet den letzten Satz. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Amazing how he ends it with Satan. Ist das nicht erstaunlich, wie da mit Satan geendet wird? Satan wants to destroy church families. Satan möchte Gemeindefamilien zerstören. He uses people in their ignorance. Er verwendet Leute in ihrer Ignoranz. But he also uses people in their arrogance. Aber auch in deren Arroganz. To destroy a family. Um eine Familie zu zerstören. But Nehemiah said, Aber Nehemiah sagt, don't be afraid. Habt keine Angst. Remember the Lord is with us. Erinnert euch, der Herr ist mit uns. Fight for your family. Kämpft um eure Familien. For your brothers and sisters. Für eure Brüder und Schwestern. Stand for the truth. Und steht gerade für and die Wahrheit. Be a watchman. Und seid einer, der aufpasst. These people don't always come, but they come. Diese Leute kommen nicht ständig, aber sie kommen. And you may not, no one may talk to you for the next year or two. Und vielleicht spricht niemand mit dir das kommende Jahr oder die But nächsten zwei Jahre. Years from now, Aber nach diesen you, zwei Jahren you may be talking with someone after service, sprichst du vielleicht mit jemandem nach dem Gottesdienst. And suddenly you get the heebie-jeebies, I mean like the goosebumps up the back of your neck. Plötzlich laufen dir da die Gänsehaut läuft dir den Rücken and runter. You get a bad feeling. Und du bekommst ein ganz schlimmes Gefühl. Because the Holy Spirit is speaking to you. Weil der Heilige Geist mit dir spricht. What this person is saying, Und das, was dieser Mensch sagt, in the smoothness of their talk, in dieser schönen Rede, in dieser süßen Rede, is not from God. Das ist dann nicht von Gott. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for our church family. Vater im Himmel, danke für unsere Gemeindefamilie. We are brothers and sisters. Wir sind Brüder und Schwestern. And we love each other. Und wir lieben einander. Thank you so much. Danke so sehr. For this time. Für diese Zeit. We pray that you'd bless. The rest of the service. Wir beten, dass du den Rest des Gottesdienstes In segnest. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's celebrate the Lord's Supper together. Wir wollen das Abendmahl jetzt einnehmen gemeinsam. As a church family. Als Gemeindefamilie. Okay.